Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, alles Lobgebet Allah, dem Herrn der Welten, und alles Allahs Segen und Preisen und Heil auf dem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Propheten gesandt mit der Rechtleitung und mit der wahren Religion. Derjenige, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam gehorcht, er ist recht geleitet, und derjenige, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam zuwiderhandelt, er schadet nur sich selbst und schadet Allah überhaupt nichts, denn Allah subhanahu wa ta'ala ist der Weltenbewohner unbedürftig. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wahrlich das wahrhaftigste Buch ist das Buch Allahs, oder die wahrhaftigsten Worte sind die Worte Allahs. Und die beste aller Rechtleitungen ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Taten sind die Neuerungen. Und jede Neuerung ist eine Bid'ah, und jede Bid'ah führt in die Hölle. Und die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten und bei denen wir Allah subhanahu wa ta'ala um Erfolg bitten, dass wir diese Verse verstehen, sind die Verse 270 bis 274. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und ich lese direkt die Bedeutung in der deutschen Sprache vor: Und was auch immer ihr an Spenden ausgebt oder als Gelübde gelobt, Allah weiß es, und die Ungerechten werden keine Helfer finden oder keine Helfer haben. Wenn ihr Almosen offen zeigt, so ist es volltrefflich oder trefflich. Wenn ihr sie aber verbergt und den Armen gebt, so ist es besser für euch. Und er, Allah, wird etwas von euren bösen Taten tilgen. Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Nicht dir obliegt ihre Rechtleitung, sondern Allah leitet Recht, wen er will. Was immer ihr an Gutem ausgebt, das ist für euch selbst. Und ihr gebt nur im Trachten nach Allahs Angesicht aus. Und was auch immer ihr an Gutem ausgebt, wird euch in vollem Maß zukommen, und es wird euch kein Unrecht zugefügt. Gebt am besten aus für die Armen, die auf Allahs Weg daran gehindert werden, im Lande umherzureisen zu können. Der Unwissende hält sie wegen ihrer Zurückhaltung für unbedürftig. Du erkennst sie an ihrem Merkmal, sie betteln die Menschen nicht aufdringlich an. Und was auch immer ihr an Gutem tut, so weiß Allah darüber Bescheid. Diejenigen, die ihren Besitz bei Nacht und Tag heimlich oder öffentlich ausgeben, haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Und keine Furcht soll über sie kommen, noch sollen sie traurig sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er uns aufgefordert hat zu spenden im Vers 267 und uns dann klar gemacht hat, dass der Shaitan derjenige ist, der die Menschen versucht vom Spenden abzuhalten, weil er ihnen Angst macht, indem er ihnen sagt, wenn ihr Geld spendet, dann wird euer Vermögen weniger werden. Und danach hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, er gibt Weisheit, wem er will. يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ. Und dann sagt er subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Und wem Weisheit gegeben wurde, dem wurde da viel Gutes gegeben. Und in der Lesart von Jakob heißt es auch, وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Das heißt, und wem Allah Weisheit gibt, dem wurde da viel Gutes gegeben. Aber nur diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. Und wir haben gesagt, unter anderem zur Weisheit gehört, dass man die Geheimnisse und Weisheiten hinter den islamischen Gesetzgebungen kennenlernt. Und zur Weisheit gehört auch, dass man, wenn man spendet, die Spenden zum richtigen Zeitpunkt gibt. Und zwar, wenn es nötig ist, sind Spenden besser, als wenn es den Menschen sowieso gut geht. Und auch zum richtigen Ort, an einem Ort, wo die Menschen bedürftiger sind als anderen Orten, ist es besser zu spenden, als an Orten, wo die Menschen das Geld weniger brauchen. Und zur Weisheit gehört auch, dass man, wenn man spendet und zwischen zwei Wegen, wenn man zwei Möglichkeiten hat zu spenden, die eine Möglichkeit zu spenden ist astrein und man weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Spende annehmen wird, und der andere, der ist Shubha dabei, das heißt, man spendet und vielleicht ist etwas Verbotenes dabei oder ähnliches, dann sollte man sein Geld, gerade wenn es um Zakat geht, nur denjenigen Menschen geben oder an diejenigen Institutionen weiterleiten, von denen man sich sicher ist, dass die Zakat oder die Sadaqa genau dort ankommt, wo man sie braucht. Und das gehört auch zur Weisheit. Wallahu ta'ala a'lam. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala angespornt hat, die Gläubigen zu spenden, die Gläubigen, dass sie spenden sollen, teilt er uns mit, dass er subhanahu wa ta'ala die geheimen als auch die offenkundigen Spenden kennt. Er sagt, und was auch immer ihr an Spenden ausgebt, sei es also klein oder groß, oder als Gelübde gelobt, Allah weiß es. Und ein Gelübde, auf Arabisch Nadr, darf man nur für Allah subhanahu wa ta'ala leisten. Und ein Gelübde ist ein Gottesdienst, eine Ibadah. Und das gehört zum vollständigen islamischen Monotheismus und Tawhid, dass man jeden Gottesdienst nur Allah subhanahu wa ta'ala widmet. Und genau das Gegenteil davon ist eine Person, die Mushrik ist, weil sie Gottesdienste anderen widmet außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wer also einen Gottesdienst widmet, jemand anderes außer Allah, und wenn es nur ein Gelübde zu leisten ist, der ist ein Mushrik. Und das ist eine gefährliche Angelegenheit. Und eine feine Angelegenheit. Und Gelübde bedeutet einfach, dass man Allah subhanahu wa ta'ala verspricht, eine bestimmte Tat zu verrichten. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala verspricht, eine bestimmte Tat zu verrichten. Und das heißt, der Gläubige macht sich eine bestimmte Sache selbst zur Pflicht. Der Gläubige macht sich eine bestimmte Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm nicht zur Pflicht gemacht hat, macht er sich selbst zur Pflicht. Zum Beispiel sagt er, ich leiste ein Gelübde, dass ich für Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel in der kommenden Nacht, die ganze Nacht durchbete. Das hat ihm Allah nicht aufgetragen. Aber er macht es sich selbst zur Pflicht. Und wenn er das Allah versprochen hat, das zu tun, er muss sein Versprechen einhalten. Dann muss er sein Versprechen einhalten. Oder viele Leute sagen, wenn das und das passiert, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mir einen Sohn gibt oder ähnliches, dann werde ich für Allah das und das tun. Dann werde ich für Allah das und das tun. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, macht keinen Nadr. Er sagte, macht das nicht. Leistet keine Gelübde. فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, macht keinen Nadr, denn Nadr wird am Schicksal nichts ändern. Nadr wird an der göttlichen Vorherbestimmung, was Allah festgeschrieben hat, was geschehen wird, überhaupt nichts ändern. Sondern es führt dazu, oder was es bewirkt, ist, dass der Geizige etwas von sich hergibt. Dass der Geizige etwas von sich hergeht oder dass aus dem Geizigen etwas weggenommen wird, herausgezogen wird. Denn wenn er sich versprochen hat, für Allah subhanahu wa ta'ala zu spenden zum Beispiel, dann muss er dieses Gelübde leisten und er hat es sich selbst zur Pflicht gemacht, obwohl er hätte es selbst nicht gegeben. Ja. Und es ändert, wird an Allahs Vorherbestimmung überhaupt nichts ändern, ob er sagt, oh Allah, ich werde dir das und das tun, wenn das und das geschieht, oder ob er das nicht tut. Denn wenn er will, wenn der Diener möchte, dass Allah irgendetwas tut, dann kann er direkt zu Allah beten, die Hände heben, zu Allah beten und ihn lobpreisen. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sein Dua sowieso erhören. Insofern ist es Gelübde an sich ändert nichts. Es ist ein zusätzlicher Gottesdienst, aber er ist makruh. Er ist verhasst, verpönt, weil viele Menschen stürzen sich durch diese Sachen in Probleme. Sie leisten Gelübde aus ihrer Verzweiflung heraus, weil sie zum Beispiel jahrelang irgendwas nicht erreicht haben, und dann sagen sie, oh Allah, wenn du das mir endlich gibst, wonach ich seit Jahren strebe, dann werde ich das und das für dich tun. Manche von ihnen sagen, dann werde ich für dich jede Nacht Nachtgebete verrichten und so weiter. Und das wird dann ihnen viel zu viel. Oder sie sagen, ich werde dann für Allah jeden zweiten Tag fasten oder ähnliches. Und das ist ein großes Problem, weil sie dann öfter diese Sachen nicht umsetzen können. Und Nadr, wie ich gesagt habe, darf man nur für Allah subhanahu wa ta'ala machen. Okay. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in Bezug auf Nadr einen Grundsatz erwähnt. Er sagte, man nadara an yuti'a Allah falyuti'hu. Wer ein Gelübde geleistet hat, also Nadr gemacht hat, dass er Allah gehorchen möchte, das heißt, er hat irgendetwas von Allah versprochen, was eine gute Tat ist, was Allah akzeptiert, dann muss er diesen Nadr ausführen. Dann soll er ihm gehorchen. وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ. Und wer ein Gelübde geleistet hat, Allah gegenüber ungehorsam zu sein oder eine Sünde zu begehen, er darf es nicht. Also wenn jemand ein Gelübde leistet, dass er zum Beispiel stiehlt oder ähnliches, dann darf er diese Sache nicht ausführen, sondern dieser Nadr ist batil. Dieser Nadr ist nichtig und gilt nicht. Und der Hadith ist bei Al-Nasa'i, bei Al-Bukhari, bei vielen anderen. Allah sagt, und was auch immer ihr an Spenden ausgibt oder als Gelübde gelobt, Allah weiß es. Und das ist ein Hinweis darauf, dass selbst wenn du in deinem stillen Kämmerlein etwas Allah versprochen hast und keiner was davon mitbekommen hat, so wirst Allah es genau wissen, dass du es ihm versprochen hast, und er wird dich dann am Tag der Verhandlung fragen, wenn du es nicht erfüllt hast. Also man kann zwar vor den Menschen etwas verbergen, aber vor Allah subhanahu wa ta'ala kann man nichts verbergen, denn er ist Al-Alim, der Allwissende. Und die Ungerechten werden keine Helfer finden. Das ist ein allgemeiner Satz. Die Ungerechten, eigentlich alle Ungerechten, werden keine Helfer finden. Und wie gesagt, wenn damit gemeint ist, dass wenn mit ungerechten Menschen gemeint ist, hier in diesem Fall, Leute, die Nether machen für jemand anderes außer Allah, dann ist es überhaupt ein offensichtlicher Vers und unproblematisch, in jedem Fall sowieso. Denn jemand, der ein Nether leistet für jemand anderes außer Allah, ist ein Mushrik, und die Mushrikun werden ewig in der Hölle bleiben. Und deswegen, wenn Allah sagt, und die Ungerechten werden keine Helfer finden, weil sie in der Hölle sind, und sie werden niemals da rauskommen. Das ist, wenn das zu verstehen ist, als dass hier gemeint ist mit ungerechten Menschen, Menschen, die Nether machen für jemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn nicht das damit gemeint ist, auch wenn der Vers eigentlich darauf hinweist, sondern wenn es allgemein gefasst ist, so kann es auch bedeuten, dass die ungerechten Menschen sich zu verantworten haben, und keiner kann ihnen am Tag der Auferstehung helfen. Kein Mensch kann am Tag der Auferstehung sagen, ich trage die Sünde von jemand anderes. Und dann, er wird keine Hilfe haben, sondern er muss sich selbst verantworten. Und mit Ungerechte kann auch hier gemeint sein, Menschen, die nicht spenden, obwohl es ihnen auferlegt worden ist, ihre Zakat zum Beispiel nicht hergeben. Und das sind ungerechte Menschen. Und für die Leute, die ihre Zakat nicht bezahlen, hat Allah subhanahu wa ta'ala eine Strafe bereitet, sogar am Tag der Auferstehung, noch bevor der Tag der Auferstehung vorbei ist. Also das heißt, am Tag, wo die Menschen auf Allahs Gericht erst noch warten, und nachher sowieso. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt in einem edlen Hadith, dass jemand, der sein Zakat nicht bezahlt an Gold und Silber, er wird am Tag der Auferstehung bestraft werden mit diesem Geld, was er nicht hergegeben hat, wird in der Hölle erhitzt werden. Und dann wird er gebrandmarkt werden von vorne und von hinten und von der Seite an einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre sind. Und danach heißt es im Hadith, und danach wird er sehen, ob sein Weg führt ins Paradies oder in die Hölle. Und das weist darauf hin, dass es noch eine Strafe gibt vor der Hölle, was wir sowieso glauben. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wenn ihr Almosen offen zeigt, so ist es trefflich. Wenn ihr sie aber verbergt und den Armen gebt, so ist es besser für euch. Und er, Allah, wird etwas von euren bösen Taten tilgen. Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Wenn ihr Almosen offen zeigt, so ist es trefflich. Dann ist es eine gute Sache. Wenn man öffentlich spendet, allgemein gesehen ist es besser, dass man seine guten Taten geheim hält. Allgemein gesehen ist es besser, dass man nicht spricht über seine guten Taten, die man verrichtet hat. Sei es Spenden oder anderes. Und das vortrefflich heißt eben wunderbar und gut und kann auch ein Ansporn sein für andere. Wenn man öffentlich spendet oder öffentlich eine gute Tat tut, kann sein Ansporn andere. Wie wir erwähnt haben, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith gesagt, ich habe das gemacht, damit ihr lernt, wie ich bete und mir nachmacht in meinem Gebet. Damit ihr lernt, er hat etwas vorgemacht, damit die Leute sehen, wie er es tut. Und das bedeutet nicht, dass er wollte, dass die Leute, er wollte nicht Lob haben von den Menschen. Er wollte sehr wohl, dass er gesehen wird bei seinem Gottesdienst. Aber sein Ziel war, dass die Menschen ihm nachmachen. Und er ist ja der Gesandte Allahs. Er ist ja derjenige, dem die Menschen ja nachmachen sollen. Ja. Wenn ihr sie aber verbergt und den Armen gebt, so ist es besser für euch. Und der Beweis dafür ist, also auch im Hadith, und zwar kennen wir alle den Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er gesagt hat, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Also am Tag der Auferstehung wird Allah subhanahu wa ta'ala, wird der Thron Allahs einen Schatten haben. Der Thron Allah subhanahu wa ta'ala, wie es in manchen Überlieferungen heißt, wird einen Schatten werfen. Und unter diesem Schatten von diesem Thron von Allah subhanahu wa ta'ala, da werden diejenigen Menschen sein, die bestimmte Sachen erfüllt haben. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith 7 Kategorien von Menschen erwähnt, die in diesem Schatten Allahs sein werden. Manche Überlieferung heißt es, der Schatten Allahs, in manchen Überlieferungen heißt es, der Schatten ist vom Thron, und das eine widerspricht nicht dem anderen. Denn wenn ich sage, dass die Himmel und die Erde sind, wenn ich sage, die Erde Allahs oder der Himmel Allahs, dann ist es nicht irgendwie gemeint, dass die Himmel ein Teil Allahs sind. Nein, sondern es ist gemeint, es ist Besitz. Es geht um Besitz. Wenn ich sage, der Himmel Allahs, das heißt der Himmel, der Allah gehört. Der Himmel, der Allah gehört. Und ebenso der Schatten gemeint ist, der ist ein erschaffener Schatten. Und zwar von dem Thron. Und da werden die bestimmte Menschen sein. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt 7 Kategorien von Menschen, die an jenem Tag im Schatten Allahs sein werden, an einem Tag, an dem es keinen Schatten gibt, außer dem Schatten Allahs. Und er erwähnte von diesen 7 Kategorien unter anderem einen Menschen oder Menschen, die so insgeheim spenden, dass nicht einmal ihre linke Hand mitbekommt, was ihre rechte Hand gespendet hat. Und das weist darauf hin, dass man mit der rechten Hand Sadaqa gibt. Denn mit der rechten Hand ist es Sunna, dass man Sachen nimmt und gibt. Und auch Sadaqa gibt man her mit der rechten Hand. Und er hat das so insgeheim, ist ein Ausdruck dafür, dass eben niemand davon erfahren hat. Nicht mal seine linke Hand erfährt davon, dass er überhaupt gespendet hat. Und die Weisheit, die dahinter steckt, ist offensichtlich. Denn jemand, der spendet und nicht gesehen werden will, das weist darauf hin, dass er diese Spende wirklich nur gegeben hat, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Ridha Allah. Damit er nur Allahs Zufriedenheit erlangt und nicht die Zufriedenheit der Menschen. Denn sobald in einen Gottesdienst die Absicht sich einschleicht, dass er das Wohlgefallen eines anderen erlangen möchte außer Allah, dann ist es eine Form von Schirk. Und entweder ist es die kleine Form, Riya, oder die große Form, Wal'iyadu Billah. Und das ist eine wichtige Angelegenheit der Aqidah, die man auch wissen muss. Und zwar, wenn ich einen Gottesdienst verrichte, dann eigentlich darf ich ihn nur für Allah verrichten. Das ist zweifellos. Deswegen bin ich Muslim. Deswegen bin ich ein Muwahhid, ein Mu'min. Und es kann aber sein, dass ich meinetwegen vorbete und dann merke ich, hinten dran kommen jetzt Leute, die mit mir beten, und deswegen verschönere ich meine Stimme. Oder ich bete extra länger. Oder ich bete extra kürzer für die Menschen. Ja? Damit die Menschen sagen, MashaAllah, der betet nicht zu lang. Oder umgekehrt, er betet MashaAllah schön lang, ausführlich. Das ist jetzt, fällt er in die Kategorie von Riya. Riya bedeutet, dass er eigentlich den Gottesdienst für Allah macht, das stimmt auch, aber es hat sich diese Absicht eingeschleicht, dass er bestimmte Sachen im Gebet jetzt für jemand anderes macht, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und alles, was er jetzt anders macht, alles, was er jetzt macht für jemand anderes außer Allah, diese Taten sind nichtig. Diese Taten sind nichtig und werden von Allah niemals angenommen werden. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat uns mitgeteilt, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat im Hadith Qudsi, dass Allah sagte, أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ich bin derjenige von allen Teilhabern, die Teilhaberei am wenigsten brauchen. Wer eine Tat begeht und mich darin zum Teilhaber gemacht hat, den verlasse ich und auch seinen Schirk. Und gemeint ist, wenn du jetzt einen Gottesdienst verrichtest, eigentlich darfst du nur für Allah machen. Okay, wenn du aber jetzt einen Gottesdienst machst für Allah und für Ahmed und für Muhammad und so weiter, jetzt hast du Allah zu einem Teilhaber gemacht in diesem Gottesdienst mit Ahmed und Muhammad zusammen. So. Und wenn es der Prophet ist, sogar der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann das ist eine Form von Schirk. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, wer so etwas tut, ich brauche das überhaupt nicht und ich werde die Person verlassen, also ich werde die Person verlassen und auch seinen Schirk. Also er wird dafür nicht belohnt werden und gar nichts. Das, also Riya, ist, wenn sich in die ursprüngliche Absicht, die man hat, man macht es eigentlich für Allah, aber jetzt ein Teil der Absicht macht man für jemand anders. Das ist ein Riya. Das ist eine kleine Form von Schirk. Und manche Gelehrten haben gesagt, es wird vergeben, wenn Allah will. Und manche haben gesagt, es wird nicht vergeben, weil Allah gesagt hat, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wahrlich, Allah vergibt nicht, dass jemand das beigesetzt wird. Dann, die große Form von Schirk wäre, wenn ich den Gottesdienst für jemand anderes mache aus Allah. Wenn ich plötzlich jetzt mein Gebet verrichte oder Dua mache für jemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und des Weiteren hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gesagt, inna, also als Beweis dafür, dass es besser ist, im Insgeheimen zu spenden, dass niemand etwas mitbekommt. Er sagte, inna sadaqat as-sir tutfi'u ghadab ar-rabb tabaraka wa ta'ala. Er sagte, das Spenden im Insgeheimen löscht den Zorn des Herrn, segensreich und erhaben ist er aus. Löscht den Zorn des Herrn aus. Subhanallah. Wenn man Angst hat, dass Allah mit einem unzufrieden ist, spendet man für Allah subhanahu wa ta'ala und er wird dann nicht mehr mit einem zornig sein. Und das ist eine gewaltige Angelegenheit. Na, tayyib. Wie gesagt, wenn ihr Almosen gebt, offen zeigt, so ist es trefflich. Wenn ihr sie aber verbergt und den Armen gebt, ist es besser für euch. Insofern gibt es einen Unterschied. Aber trotzdem haben die Gelehrten gesagt, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, das ist allgemein so der Fall, aber es kommt drauf an. Manchmal kann es sein, dass das offenkundige Spenden besser ist und ein Ansporn ist. Und nicht nur das Spenden, sondern auch andere Gottesdienste. Und auch andere Gottesdienste. Denn manche Leute werden daran erinnert. Ja, manche Leute werden daran erinnert. Sie vergessen einfach. Und er, Allah subhanahu wa ta'ala, wird etwas von euren bösen Taten tilgen. Und das haben wir erwähnt beim letzten Mal, dass die schlechten Taten ausgelöscht werden durch die guten Taten. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at. Also die schlechten Taten werden durch die guten Taten ausgetilgt. Oder die guten Taten tilgen die schlechten Taten. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und lasse der schlechten Tat eine gute Tat folgen, dann wird sie sie auslöschen. Naam. Okay. Und Allah wird etwas von euren bösen Taten tilgen. Allah ist dessen, was ihr tut, kundig, subhanahu wa ta'ala. Also brauchen wir uns keine Sorgen machen. Und wir brauchen auch unsere Taten nicht aufschreiben, sodass wir am Tag dafür sagen, Allah, wir haben das und das getan, bitte belohnt uns dafür. Brauchen wir nicht machen. Allah hat für jeden von uns zwei Engel geschickt. Der eine schreibt die guten Taten auf der rechten Seite und der andere auf der linken Seite schreibt die schlechten Taten auf. Und wir brauchen uns nicht mehr kümmern um die Aufschreiben der Taten. Und Allah weiß sowieso alles am besten Bescheid, subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, nicht dir obliegt ihre Rechtleitung, sondern Allah leitet Recht, wenn er will. Was immer ihr an Gutem ausgebt, das ist für euch selbst. Und ihr gebt nur im Trachten nach Allahs Angesicht aus. Und was auch immer ihr an Gutem ausgebt, wird er euch in vollem Maß zukommen. Wird euch in vollem Maß zukommen und es wird euch kein Unrecht zugefügt. Jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen die Sadaqa angeordnet hat und ihnen gesagt hat, ihr sollt spenden von dem Guten, was ihr erworben habt und ähnliches, haben die Sahaba sich jetzt gefragt, dürfen wir auch ungläubigen Menschen Sadaqa geben? Dürfen wir auch den ungläubigen Menschen, den Kuffar, Sadaqa geben oder dürfen wir nicht? Und das brachte eben unter ihnen einige Muslime in Bedrängnis, denn sie hatten Verwandte, denen sie Sadaqa geben wollten, aber sie haben es ihnen nicht gegeben, weil sie Angst hatten, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Sadaqa nicht annehmen wird. Und dieser Vers ist offenbart worden als Grund dafür, dass man ungläubigen Menschen Sadaqa geben darf. Allah sagte, nicht dir obliegt ihre Rechtleitung, die Rechtleitung der Ungläubigen, sondern Allah leitet die Rechtleitung, wenn er will. Was immer ihr an Gutem ausgebt, also sei es für einen Nicht-Muslim oder für einen Muslim, das ist für euch selbst. Also das heißt, es kommt euch zugute und ihr werdet dann dafür belohnt werden. Im Diesseits und im Jenseits. Und ihr gebt nur im Trachten nach Allahs Angesicht aus. Das kommt gleich. Auf jeden Fall ist durch diesen Vers erlaubt worden, dass man Sadaqa, freiwillige Spenden, Nicht-Muslimen gibt. Was nicht erlaubt ist, dass man Zakah den Nicht-Muslimen gibt. Außer in einem Fall, über den wir im Fiqh gesprochen haben, und zwar gibt es al-mu'allafatu qulubuhum, das sind Menschen, bei denen man, die sind nahe am Islam und man hat Hoffnung, dass sie Muslime werden. Solchen Menschen darf man Sadaqa geben, dass sie die Barmherzigkeit des Islam spüren, sodass Allah subhanahu wa ta'ala ihre Herzen leitet. Das darf man. Das ist eine von 8 Kategorien von Menschen, die einzige, wo man nicht Muslimen Sadaqa geben darf, das sind al-mu'allafa qulubuhum. Na'am. Und denen darf man Zakah geben. Aber ansonsten darf man Nicht-Muslimen keine Zakah geben. Nicht Zakah geben, sondern darf man ihnen nur Sadaqah geben. Dann eine Sache, auf die der edle Gelehrte Shah Abdul Muhsin al-Abbad Hafidallah öfter hingewiesen hat. Und zwar, was manche Menschen machen, ist Folgendes. Sie haben Verwandte und sie wissen, dass die Verwandten Geld brauchen. Was machen sie, damit die Verwandten ihr Recht bekommen, also Geld bekommen, und damit sie ihre Pflicht getan haben, geben sie ihren Verwandten einfach die Zakat. Das ist grundsätzlich jetzt nicht verboten, aber es ist einfach unangemessen. Denn der Verwandte hat mehr Anrecht als nur die Zakat. Der Verwandte, den gibst du Sadaqa, freiwillige Sadaqa. Und dann, wenn darüber hinaus die Zakat gibst du anderen Leuten. Ja? Weil so ein Mensch, der will seine Zakat dafür benutzen, dass er erstens seine Zakat bezahlt hat und zweitens die Verwandtschaftsbande dadurch pflegt, automatisch. Und das ist nicht erlaubt, sondern er gibt Zakat, weil er Zakat geben muss, und den Verwandten kann er doch freiwilliges Geld geben. Fertig. Warum will er es eine, will er zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen? Das ist nicht erlaubt, ja. Sondern er soll beides geben. Er soll Zakat geben, seine Pflicht Zakat geben, und dann Verwandten, die haben ein anderes Anrecht noch. Mehr Anrecht als nur die Zakat. Und Allah weiß am besten Bescheid. Gut. Und ihr gebt nur im Trachten nach Allahs Angesicht aus, das ist ein Lob für die Sahaba. Das ist ein Lob für die Sahaba, für die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil Allah bestätigt hat, was ihren Herzen ist. Und das ist eine Reinsprechung. Das ist eine Reinsprechung. Das ist ein Lob, nachdem es kein Lob mehr gibt. Das ist eine der besten Lobe, die man erhalten kann. Wenn Allah bezeugt, dass deine Taten angenommen werden und dass deine Absicht rein gewesen ist. Das sind die wahren gläubigen Menschen. Und von diesen Menschen, die sowieso bei ihrem Spenden Allahs Angesicht nach Allahs Angesicht trachten, also Allahs Wohlgefallen erlangen wollen, wenn sie spenden, wird ihre Spenden angenommen, egal ob sie es Nicht-Muslim oder Muslim gegeben haben. Und was auch immer ihr an Gutem tut, natürlich das Spenden an die Nicht-Muslime gilt nicht für den Muharib, nicht für den kriegerischen Feind. Und was auch immer ihr an Gutem ausgebt, wird er euch in vollem Maß zukommen. Er wird euch in vollem Maß zukommen, und zwar wann? Am Tag der Auferstehung, Yawm al-Qiyamah. Und es wird euch kein Unrecht zugefügt werden. Walhamdulillah. Gebt am besten aus für die Armen, die auf Allahs Weg daran gehindert werden, im Lande umherzureisen oder umherreisen zu können. Der Unwissende hält sie wegen ihrer Zurückhaltung für unbedürftig. Du erkennst sie an ihrem Merkmal. Sie betteln die Menschen nicht aufdringlich an. Und was auch immer ihr in Gutem ausgebt, so weiß Allah subhanahu wa ta'ala darüber Bescheid. Gebt am besten aus für die Menschen. Dieser Teil gebt am besten aus, steht eigentlich nicht im Koran. Im Koran steht einfach nur lil fuqara illadina uhsiru. Für die Armen steht direkt dort. Und gemeint ist eben, man soll ausgeben für die Armen, spenden für die Armen. Und gemeint sind die Muhajirin, Leute, die ausgewandert sind für Allah subhanahu wa ta'ala. Gebt aus für die Armen, die auf Allahs Weg daran gehindert werden, im Lande umherreisen zu können. Weswegen? Weil sie für Rizq umherreisen möchten auf der Erde. Sie können nicht, weil sie dann verfolgt würden. Wenn sie Dschihad machen würden, oder wenn sie reisen würden auf der Erde, würden sie verfolgt werden, auf irgendwelchen Gründen, und deswegen können sie nicht umherreisen, zum Beispiel wie die Handelskarawanen von, worum es in Surat al-Quraysh geht. Wenn sie sowas machen würden, würden sie verfolgt werden, und deswegen, das sind diejenigen Menschen, denen man Sadaqa geben soll, oder Spenden geben soll. Der Unwissende hält sie wegen ihrer Zurückhaltung für unbedürftig. Und das ist ein Lob für sie. Denn der arme Mensch, es gibt arme Menschen, die sind aufdringlich. Und es gibt arme Menschen, die sind nicht aufdringlich. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns hier, dass die wahren armen Menschen sind diejenigen, die nicht aufdringlich sind, subhanallah. Sondern die zurückhaltend sind. Denn sie haben auch Gottesfurcht. Sie sind zurückhaltend. Und das ist ein edler Lob für sie, dass sie wegen ihrer Zurückhaltung gelobt werden. Und der Unwissende hält sie wegen ihrer Zurückhaltung für unbedürftig. Der Unwissende, weil er nicht weiß, was Allah ihm hier mitgeteilt hat. Das ist die einfachste Erklärung. Weil er nicht weiß, dass Allah mitgeteilt hat, dass der wahre arme Mensch derjenige ist, der zurückhaltend ist und nicht aufdringlich um Spenden bettelt und nicht aufdringlich um Spenden bettelt. Denn nicht jeder darf einfach nach Geld betteln. Nicht jeder darf nach Geld betteln. Gibt es genaue Regeln, wann man für Geld nach Geld überhaupt betteln darf. Du erkennst sie an ihrem Merkmal, sie betteln die Menschen nicht aufdringlich an. Deswegen, man darf in Not betteln, aber eben nur in dem Maße, wie man es braucht. Und nicht, dass man es zu seinem Hauptberuf macht, wie es teilweise gemacht wird. In manchen Ländern gibt es ganze Familien, die ihre Kinder einfach nur schicken, um Geld zu sammeln. Allahu a'lam, ob sie es wirklich nötig haben, aber es gibt schon ganze Banden heutzutage, die sich zum Hauptberuf gemacht haben, Geld zu spenden, um Geld zu sammeln. Und deswegen soll man auf keinen Fall seine Zakah einem Straßenbettler geben. Auf keinen Fall. Sondern Zakah, da soll man sehr aufpassen, dass man es nur denjenigen Menschen gibt, wo man überzeugt ist und sicher ist, dass sie Zakah wirklich verdienen. Denn wir haben darüber geredet, wie man Zakah geben darf und wie man nicht Zakah geben darf. Und Zakah muss ankommen an dem Ort, wo man überzeugt ist davon, dass die Leute das auch verdienen. Bei Sadaqa ist es einfacher. Sadaqa ist nicht so schlimm. Aber bei der Zakah ist man dafür verantwortlich. Du erkennst sie an ihrem Merkmal, sie betteln die Menschen nicht aufdringlich an. Und das ist eine Vorzüglichkeit für sie. Und was auch immer ihr an Gutem ausgebt, so weiß Allah darüber Bescheid. Und dieses hier ist keine Wiederholung. Und dieses hier ist keine Wiederholung des Verses vorher. Und Allah sagt in Vers 272, und was auch immer an Gutem ausgeht, wird Allah euch in vollem Maße zukommen lassen. Zukommen. Ja, das Vers bezieht sich unter anderem auch darauf, dass man nicht Muslimen spenden kann. Aber in dem Vers jetzt hier, Vers 273, man könnte denken, warum sagt Allah jetzt im gleichen Vers nochmal, in der gleichen Bedeutung, was auch immer ihr an Gutem ausgebt, so weiß Allah darüber Bescheid. Nein, aber hier geht es um ein anderes Thema. Hier geht es jetzt einfach darum, dass du auch jemandem Sadaqa geben darfst, Spenden geben darfst, der aufdringlich ist, und auch jemanden geben darfst, der nicht aufdringlich ist. Vorher ging es um Muslim und Kafir, jetzt geht es um Aufdringliche und Nicht-Aufdringliche. Und so, wenn man, deswegen, das sind die Früchte des Tafsir, dass man nachliest, und die Gelehrten erwähnen immer die Weisheiten, warum Allah manche Sachen gesagt hat, warum er sie doppelt gesagt hat. Man denkt wirklich, gerade wenn man auf Arabisch liest, am einen heißt es hier, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Und hier, danach heißt es, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Das ist die gleiche Bedeutung. Was auch immer ihr an Gutes spendet, also Allah wird euch dafür belohnt. Das ist die Bedeutung von den beiden Versen. Aber dem einen Vers ist ein anderer Zusammenhang, im anderen Vers ein anderer Zusammenhang. Und das findet man heraus, wenn man die Bücher des Tafsir liest, in denen die Gelehrten des Tafsir einem erläutert haben, was Allah subhanahu wa ta'ala damit bezwecken möchte. Und was auch immer ihr in Gutem ausgeht, so weiß Allah subhanahu wa ta'ala darüber Bescheid. Aber, selbstverständlich, jemand, der nicht aufdringlich ist, hat eher ein Anrecht darauf, dass man ihm Sadaqa gibt, als jemand, der aufdringlich ist. Diejenigen, die ihren Besitz bei Nacht und Tag heimlich oder öffentlich ausgeben, haben ihren Lohn bei ihrem Herrn und keine Furcht soll über sie kommen, noch sollen sie traurig sein. Und übrigens über die Sadaqa sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, da gibt es eine Sache, ein Hadith hatte ich jetzt vergessen zu erwähnen, und zwar, wir haben ja vorhin gesagt, dass nachdem Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen gesagt hat, dass sie spenden sollen, war manchen von ihnen nicht klar, dürfen sie auch nicht Muslimen geben oder nicht. Und darüber hat uns Ibn Abbas, radiallahu anhu wa arda, und auch möge Allah mit seinem Vater auch zufrieden sein, er sagte, كان ناس لهم أنساب وقرابة في من قريظة والنضير وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم ويريدونهم على الإسلام فنزلت ليس عليك هداهم إلى قوله تعالى تظلمون أو لا تظلمون. Und Ibn Abbas radiallahu anhuma, der Cousin des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, der Grund von dieses Verses ist, dass es einige Muslime gab, die Verwandte hatten unter dem Stamm Banu Qurayza, das war ein jüdischer Stamm, und Banu Nadir, auch ein jüdischer Stamm. Einige ihrer Verwandten waren Juden. Und sie haben was es sich davor gefürchtet oder sie haben davor abgesehen, ihnen Sadaqa zu geben, weil sie eben Juden sind, keine Muslime sind. Und sie wollten von ihnen, dass sie Muslime werden. Und sie wollten von ihnen, dass sie erst Muslim werden, dann geben sie euch. Also wir geben euch keine Sadaqa, bis ihr Muslime werdet. Und dann hat Allah diesen Vers herabgesandt. Nicht dir obliegt ihre Rechtleitung, sondern Allah leitet Recht, wen er will. Was immer ihr an Gutem ausgibt, das ist für euch selbst. Fertig. Also man darf den Nicht-Muslimen Sadaqa geben, aber keine, wie gesagt, keine Zakat, sondern eine freiwillige Sadaqa. Und der Hadith ist sahih. Ja. Und über die Sadaqa gibt es, wie ich gesagt habe, Menschen, die aufdringlich sind, Menschen, die nicht aufdringlich sind. Aber wenn dir etwas gegeben wird freiwillig, darfst du es nehmen. Zum Beispiel, ist überliefert worden, heißt es, kann Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte mir, Geschenke zu geben. Kana yu'tini al-ata. Fa aqul a'tihi afqara ilayh minni. Dann sagte ich immer zu ihm, gib es jemandem, der es dringender braucht als ich. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله او تصدق به. Er sagte, nimm es und vermehre es, also investiere es, dass es mehr wird, oder spende es, mach mit dem, was du möchtest. ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. Er sagte, Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn irgendwie Vermögen zu dir kommt von dieser Art, das heißt, jemand gibt dir etwas und du bist weder irgendwie eingesetzt, hast irgendwie du hast nicht irgendwie eine Person, du bist nicht zum Beispiel ein Regierender oder du hast nicht irgendein eine Position, wo du eine Aufgabe eigentlich erfüllen musst, das heißt, du wirst nicht irgendwie dafür bezahlt, dass du bestimmte Sachen tust, dann darfst du natürlich nicht das Geschenk noch zusätzlich nehmen. Wenn du Richter bist, darfst du kein Geschenk annehmen von den Leuten. Also wenn du weder noch diese so eine Position hast, noch danach verlangt hast, noch danach verlangt hast, dann darfst du es nehmen. Und wenn nicht, das heißt, wenn du in eine dieser beiden Kategorien fällst, dann soll auf keinen Fall deine Seele danach trachten. Dann soll auf keinen Fall deine Seele danach trachten, der Hadith Sahih bei An-Nasa'i, rahimahullah. Na, diejenigen, die ihren Besitz bei Nacht und Tag heimlich oder öffentlich ausgeben, haben ihren Lohn bei ihrem Herrn und keine Vorstellung über sie kommen, noch sollen sie traurig sein. Und das sind die gläubigen Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala zu Allah subhanahu wa ta'ala, die Allah spenden, spenden sie nachts, die spenden nachts und spenden tagsüber, und nachts, wenn keiner sie sieht, spenden sie, und sie spenden auch tagsüber, wenn sie gesehen werden, egal, sie spenden eben zu dem Zeitpunkt, wenn es gerade am besten ist, am nötigsten ist und am sinnvollsten ist, und danach, wenn dazu aufgerufen wird, heimlich oder öffentlich. Beides zusammen ist am besten. Und das ist der Beweis, beides zusammen ist am besten. Weil manche Leute sagen, soll ich spenden heimlich, öfter öffentlich? Mach beides. Warum? Was schadet denn, dass du einen Teil des Vermögens öffentlich spendest? Hauptsache, in beiden Angelegenheiten machst du es für Allah und nicht damit du gesehen wirst. Na. Und solche Menschen, ich werde ihnen versprochen, dass sie keine Furcht über sie kommen werden, noch werden sie traurig sein. Und noch eine Sache, und zwar im Vers 271 heißt es, wenn ihr Almosen offen zeigt, so ist es trefflich, wenn ihr sie aber verbergt und den Armen gebt, so ist es besser für euch, und er, Allah, wird etwas von euren Sünden oder von euren bösen Taten tilgen. Und in der Lesart von Nafa, Hamza, Kisai, Abu Ja'far und Khalaf heißt es, وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ, das heißt dann übersetzt, wenn ihr sie aber verbergt und den Armen gebt, so ist es besser für euch, und er wird euch und dann werden wir euch von euren bösen Taten etwas tilgen, und wir werden euch zu unseren bösen Taten, das ist eben der majestätische Plural, oder es heißt in der Lesart von Ibn Kathir und Abu Amr und Shu'ba und Ya'qub, وَنُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ, und er, oder und wir werden euch etwas von euren bösen Taten tilgen. All diese Sachen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns so beigebracht, und Allah weiß am besten Bescheid. وَصَلَّى اللَّهُ بَارِكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.